Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. From a hot day in Brazil. An einem heißen Tag in Brasilien. Let's go to verse 3. Gehen wir zu Vers 3. For you are living your lives dominated by the mindset of the flesh. Denn ihr lebt euer Leben beherrscht von der Gesinnung des Fleisches. Listen, if Paul repeats something twice in a couple of verses, it's very serious. Wenn Paulus etwas innerhalb von ein paar Versen zweimal wiederholt, ist das sehr ernst gemeint. He already said it in the beginning. Er hat es schon am Anfang gesagt. Now he uses the same phrase. Und jetzt benutzt er denselben Ausdruck. That they are dominated by the mindset of the flesh. Dass sie von der Gesinnung des Fleisches beherrscht werden. But look, he actually becomes very, very, very, very direct and very practical. Schau, dann wird er sehr direkt und sehr praktisch. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, ask yourselves. Fragt euch selbst. Is there jealousy among you? Gibt es Eifersucht unter euch? Do you compare yourselves with others? Vergleicht ihr euch mit anderen? Ooh, if that's what it means to be spiritually immature and a baby, who really is mature? Ooh, wenn es das ist, was Paulus mit geistlich unreif und ein Baby meint, wer ist dann wirklich reif? I mean, all over the world, Christians are comparing themselves with each other. Überall auf der Welt vergleichen sich Christen mit anderen. Do you know what? Weißt du was? It is a sign of spiritual immaturity when we have jealousy or compare ourselves with others. Es ist ein Zeichen von geistlicher Unreife, wenn wir eifersüchtig sind oder uns mit anderen vergleichen. You know, I have tried to help a lot of couples through marriage crises who are jealous. Ich habe versucht, vielen eifersüchtigen Paaren durch eine Ehekrise zu helfen. I'm telling you, I'm thankful to God. Ich bin Gott dankbar. And to Debbie. Und auch Debbie. That Debbie doesn't even know what jealousy is. Dass sie nicht einmal weiß, was Eifersucht ist. I mean, Debbie never had a sign of jealousy. Debbie zeigte nie ein Anzeichen von Eifersucht. But I've seen actually relationships destroyed by jealousy. Doch ich habe schon erlebt, wie Beziehungen durch Eifersucht zerstört wurden. The deception of jealousy is that you think you can stop your partner from doing things that you're afraid that he would do. Die Täuschung der Eifersucht besteht darin, dass du denkst, du könntest deinen Partner davon abhalten, Dinge zu tun, von denen du Angst hast, dass er sie tun würde. I found many times the opposite is true. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft das Gegenteil der Fall ist. You know, I tell wives who are jealous when their husband talks to another woman. Ehefrauen, die eifersüchtig sind, wenn ihr Mann mit einer anderen Frau redet, sage ich. I tell them, don't be so foolish. Sei nicht so dumm. If your husband wants to cheat on you, he will. Wenn dein Mann dich betrügen will, wird er es tun. Their jealousy is not going to stop him. Deine Eifersucht wird ihn nicht davon abhalten. Gonna find a way to do it. Er wird einen Weg finden, es zu tun. But we are jealous of one another. Doch wir sind eifersüchtig aufeinander. We need to stop it because it's a sign of spiritual immaturity. Wir müssen damit aufhören, denn es ist ein Zeichen geistlicher Unreife. And you know, Paul is saying to compare ourselves to one another is also a sign of spiritual immaturity. Paulus sagt, dass es auch ein Zeichen geistlicher Unreife ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Think in the very same letter. Im selben Brief. Paul is telling that same church that they are a body. Sagt Paulus derselben Gemeinde in Korinth, dass sie ein Leib ist. And he's comparing it with a natural body. Er vergleicht sie mit dem natürlichen Leib. Can you imagine if the members of your body begin comparing themselves with each other? Kannst du dir vorstellen, dass die Glieder deines Körpers anfangen, sich miteinander zu vergleichen? No, I don't want to be the hands anymore. Nein, ich will nicht mehr die Hände sein. Always get dirty. Ich werde immer schmutzig. That's not a nice job. Das ist kein schöner Job. I don't want to do that. Ich will das nicht mehr tun. I don't want to always carry things. Ich will nicht immer Sachen tragen. You know, the parts of the body understand that every member has its part. Die Teile deines Körpers verstehen, dass jedes Glied seine Funktion hat. Yet, within the Church of Jesus Christ, we don't seem to understand it too good. Doch, in der Gemeinde Jesu Christi scheinen wir das nicht so gut zu verstehen. We compare ourselves with what we do and what they have done and how much we are better than they and what we've already achieved. Wir vergleichen uns mit dem, was wir tun und was die anderen tun, wie viel besser wir sind als sie und was wir schon erreicht haben. And then we are inhibited because we are not as good as the other. Dann sind wir gehemmt, weil wir nicht so gut wie die anderen sind. Oh, I can't prophesy like Reinhard, so might as well not prophesy. Oh, ich kann nicht wie Reinhard prophezeien, also werde ich nicht weissagen. Oh, I can't translate like Daniel, so I'm not even going to do anything. Ich kann nicht wie Daniel übersetzen, also werde ich gar nichts tun. Comparison with other people is a sign of spiritual babyhood. Der Vergleich mit anderen Menschen ist ein Zeichen von geistlicher Unmündigkeit, Babyhaftigkeit. Do you know, I used to do this. Früher habe ich das auch gemacht. I've been a Christian for quite some years. Ich war schon seit einigen Jahren Christ. I was in my early 20s. Ich war Anfang 20. And I lived with this heavy burden because I compared myself with other great people around me. Ich lebte mit dieser schweren Last, weil ich mich mit anderen großartigen Menschen um mich herum verglich. And God really, really rebuked me. Gott hat mich wirklich zurechtgewiesen. And that set me free to realize I am Reinhard. Das hat mich freigemacht zu erkennen, dass ich Reinhard bin. And as Reinhard, I'm unique. Als Reinhard bin ich einzigartig. God uses me in my uniqueness. Gott benutzt mich in meiner Einzigartigkeit. See, my strive is always to become more like Jesus in character, but not to become like anybody else. Mein Bestreben ist immer, Jesus im Charakter ähnlicher zu werden und nicht wie jemand anderes zu werden. So let me show the two sides of this. Ich zeige dir jetzt beide Seiten der Medaille. Every single time you compare yourself with somebody, you're spiritually immature. Jedes Mal, wenn du dich mit jemandem vergleichst, bist du geistlich unreif. But there's another side. Aber es gibt noch eine andere Seite. Every time you compare somebody else with you, you're also spiritually mature. Jedes Mal, wenn du andere mit dir vergleichst, bist du auch geistlich unreif. Ah, they don't do this as good as I. I will do this better. Well, that's spiritual maturity. Ah, die machen das nicht so gut wie ich. Ich kann das besser. Was ist das? Geistliche Unreife. Stop comparing. Hör auf, dich zu vergleichen. Because otherwise you will never grow up and become spiritually mature. Denn sonst wirst du nie erwachsen und geistlich reif werden. Just if we would take all comparing out of the church, wenn wir nur das Vergleichen aus der Gemeinde weglassen würden, the church would already mature quickly. Würde die Gemeinde schon schneller reifen. You know, sometimes we don't compare ourselves, but we compare our leaders. Manchmal vergleichen wir nicht uns selbst, sondern unsere Leiter. Now my leader is a greater preacher than that preacher. Mein Leiter ist ein besserer Prediger als der andere Prediger. Guys, that's how spiritual babies talk. Leute, so reden geistliche Babys. Maturity will never be jealous and will never compare. Reife Menschen sind niemals eifersüchtig und vergleichen nicht. Allow everybody to be unique the way God made them. Erlaube jedem, so einzigartig zu sein, wie Gott ihn gemacht hat. See you tomorrow. Bis morgen.